Liebe Achtzuhörer, ihr wisst, wenn ein Vorwort kommt, dann gibt's bei uns meistens nicht so gute Neuigkeiten und so ist es leider auch dieses Mal so. Wir müssen leider ein bisschen vom Gas gehen, was die Bonusfolgen angeht. Schlicht und ergreifend fehlt uns die Zeit. Und mal ganz ehrlich, bevor wir die Freude an dem Projekt verlieren, gehen wir lieber ein bisschen vom Gas und liefern ein paar Bonusfolgen weniger. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber jetzt kommt der Hammer. Olli, Attila und Josh, ja, der Josh, haben uns ein wunderschönes Kleinod, eine Liebeserklärung an Ach produziert. Und dann haben wir gefragt, hey, das ist ja der Hammer. Dürfen wir das übernehmen? Dürfen wir das ausspielen? Und hey, die drei haben gesagt, na klar. Und deswegen jetzt eine Bonusfolge von der Ach-Terrasse von Olli, Josh und Attila. Bitte lasst den dreien eine ordentliche Portion Liebe da für so viel Arbeit und so ein tolles Engagement. Vielen, vielen Dank. Euer Philipp. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt der Bonus von der Achterrasse. Nanu? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Eigentlich wollte ich gerade nur die neue Folge von meinem Lieblingspodcast Das Ach hören und jetzt ist es hier plötzlich dunkel. Oh, ich sehe auch nichts. Was ist denn hier los? Hä? Wer? Attila? Hallo? Attila, ja, bist du das? Ja, ich bin's. Hallo. Ich sehe dich nicht. Warum ist hier so dunkel? Ich habe keine Ahnung. Sag mal, kann man hier nicht mal in Ruhe schlafen? Warum, wer hat das Licht? Hallo? Hier ist so dunkel. Hallo? Wer ist das jetzt? Ja, hallo? Josh? Josh? Der, ja. Und du, Oliver? Ja. Die Stimme kommt mir so bekannt vor, okay. Was ist denn jetzt los? Sind wir jetzt hier im Achiverse? Scheint irgendwie so. Aber was ist denn ein Achiverse? Ich weiß es nicht, aber anscheinend, normalerweise sollte hier doch mehr sein. Mehr mit H oder mit E? Mit H. Okay. Aber jetzt, wo gerade hier nichts ist, vielleicht sollten dann einfach mal wir? Ja, irgendwie das Archiverse mit Leben füllen, meinst du? Das ist vielleicht, ja. Das, vielleicht kommen wir dann wieder zurück. Also zumindest könnten wir es ja mal probieren. Das machen wir. Also ich habe auch schon eine Idee, womit wir anfangen können. Oh ja, das klingt doch nach einem Plan. Ich habe hier 10 Hinweise an euch. Von einer Person, die nicht mehr unter uns weiß. Denn wie das so will, habe ich mir damals ganz viel Mühe gegeben, sowas zu schreiben und hatte es gerade fertig und habe beim Fertigschreiben das Einsendemoratorium gehört. Okay. Ja, nee, das ist ja zu schade, also, oder? Vielleicht kommen wir hier raus, wenn ihr das... Oh, jetzt sag ich, wir kommen hier nur raus, wenn wir es lösen. Dann bleiben wir hier wahrscheinlich für immer und ewig. Ach, das kriegt ihr schon. Das Schönste, ansonsten mit Telefonjoker. Genau, ruf einen Philipp an. Der könnte das wirklich wissen. Ja, also, ganz klassisch. Ich wurde am 23. März 1882 in Erlangen geboren. 2 Jahre später bekam ich einen jüngeren Bruder, der im Erwachsenenalter der gleichen Profession nachging wie ich. Dass meine Eltern und damit auch ich, Juden waren, sollte mir später noch Probleme bereiten. Kurt Cobain. Fast. Nein. Oh, nein, nein. Also Erlangen, Hugenottenstadt, Strumpfwerker, vielleicht irgendwas in die Richtung, aber ich weiß nicht, ob das 1800 nicht schon zu spät ist. Und dann sagst du noch im Vorfeld, dass du auf sowas nicht draufkommst. Also, ja gut, interessant. Ich könnte nur noch einen Hugenotten kennen. Ja, da wird es dann schon dünn. Waren die Hugenotten nicht Christen? Ich dachte, es wäre irgendwas eher vertrieben Jüdisches und die wurden in der katholischen Stadt aufgenommen. Attila? Nächste Frage, bitte. Nächste Frage. Oder nein, du hast recht. Das sind die französischen Katholiken, oder? Die vertrieben wurden aus Frankreich. Ich nehm's zurück. Ich möchte aber trotzdem lösen. Ja. Hugo Notte. Nein, auch nicht. Okay. Hinweis Nummer 2. Im April 1900 legte ich meine Staatsprüfung zur Lehrkraft der englischen und französischen Sprache ab. 1903 holte ich mein Abitur bei einer externen Prüfung in Nürnberg nach. 1903. Mhm. Ich schaue in ratlose Gesichter. 1903 und er ist 93 geboren. 1882 geboren. 82. Ja gut, aber dann war er 11 und da hat er schon Abi gemacht. 1903, da ist 21. Hä? 92? 1882. 82 geboren. 82, sorry, ich war jetzt auf 92. Mhm. Und zuvor auf 93, deswegen hat's mich so gewundert. Ah, gut. Mhm. Der dritte Hinweis. Konrad Duden. Nein. Ist der überhaupt aus Erlangen? Hat er überhaupt irgendwas mit Erlangen zu tun? Wahrscheinlich nicht. Okay. Naja, das kommt wahrscheinlich im Duden vor. Ich rate einfach mal so ganz wild. Vielleicht wird ein Zufallstreffer. Du versuchst die Dominik-Taktik. Ist das? Ja, dann gerne, ja, absolut. Ich glaube, ich unterstelle gerade Dinge, aber egal. Hinweis Nummer 3. Ich beschäftigte mich zu Lebzeiten intensiv mit Ringen, war aber nicht im Schmuckgewerbe zugange. Also Ringen, wahrscheinlich Kämpfen. Mhm. Oder vielleicht Astrologie oder irgend sowas? Oder ist es... Kepler? War der Erlanger? Nee. Nee, Kepler war, und war, etwas war wahrscheinlich früher. Auch deutlich früher, ne? Mhm. Meine akademische Karriere schien sehr geradlinig zu verlaufen. Studium in Erlangen, 1907 Promotion, verschiedene Lehrtätigkeiten, 1919 Habilitation in Göttingen. Das war Hinweis Nummer 4. Mhm. Hinweis Nummer 5 ist sehr wahrscheinlich, dass irgendwelche Sterne nach ihm benannt wurden. Ja, oder ein Asteroid. Eigentlich ist es doch klassischerweise immer der Asteroid. Naja, stimmt. Sterne ist ein bisschen zu viel. Das ist nur für die ganz Großen vorbehalten. Herkules. Jungfrauen, Krebse und so, ja. Also Sternzeichen meine ich damit. okay. Also eigentlich weiß ich es ja schon, aber ich will es einfach nur. Tatsächlich? Du willst hier die Stille noch ein bisschen genießen. Ich will die Stille noch ein bisschen genießen. Nee, ich habe gerade keine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte. Nee, also sehr wahrscheinlich in eine bestimmte. Ja, ich mach aber mal in weiter, welche? Einfach. Mhm. In Wahrheit kämpfte ich gegen Windmühlen. Mein Habilitationsgesuch war stark umstritten. Ein Kollege äußerte, eine Fakultät ist doch keine Badeanstalt. Auch meine erste, in Anführungszeichen, eigene Vorlesung musste ich unter dem Namen eines Kollegen halten. Offiziell war ich hierbei Assistenz David Hilberts. Auch Felix Klein setzte sich für mich ein. Also ich bin mir sicher, Philipp wüsste das jetzt, spätestens jetzt. Ich habe das Gefühl, dass du die Windmühlen so betont hast. Ob das jetzt irgendwie uns hilft? Eine Universität ist doch keine Badeanstalt. Wie kommt man denn zu so einer Aussage? Was könnte der denn dann gemacht haben? Matschringen ins Schwimmbecken. Ja. Mir fällt jetzt ein, also es könnte komplett in die falsche Richtung gehen, der Tarzan-Darsteller, der Weißmüller, War der nicht irgendwie auch zuvor an der Uni irgendwie, und der war ja Schwimmer, aber ob das irgendwie an der Stelle überhaupt eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Nee, eher nicht, nein. Und wie hieß der nochmal mit Vornamen? Okay, ist ja wurscht. Der eben das mit dem Ding ruft, so erfunden hat. Genau. Während er sich von Liane zu Liane schwang. Aber wir kommen ab. Hinweis Nummer 6. Physiker lernen meinen Namen im Zusammenhang mit einer Gesetzmäßigkeit, gemäß derer zu jeder, Anführungszeichen auf, kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems eine Erhaltungsgröße gehöre und andersherum. Anführungszeichen Heisenberg. Zu. Heisenberg. Heisenberg ist es nicht, nein. Heisenberg war auch später. Das, ja, aber nicht viel später. Nicht viel später, nein. Josh, ich übergebe. Physik ist so absolut mein Fachgebiet. Ja, ja, ist mein Steckenpferd auch. Definitiv. Aber, Olli grinst so fies. Gehen wir mal zurück zum Leben der Person in Hinweis Nummer 7. 1928 und 29 trat ich eine Gastprofessur in Moskau an. Ich war von der dortigen Lage positiv überrascht, was mir einige Jahre später als Kommunismus ausgelegt wurde. 1933 wurde mir deshalb durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums die Lehrerlaubnis erzogen. Ja, da war echt keinen leichten Stand, oder? Jüdischer Glauben zu der Zeit vermutlich schon schwierig. Ja, wohl, nee, noch da noch nicht so, oder? Ja, doch, doch, 33 schon definitiv. Aber wann denn nicht erst? Berufsbeamtentums war, glaube ich, eher gegen Kommunismus als gegen Judentum, oder? Liegt der Fall. Aber also an der Stelle wahrscheinlich schon noch, ja. Hat sich bei beiden Sachen vermutlich jetzt nicht das Beste in der Zeit rausgesucht. Wird langsam eng für euch. Hinweis Nummer 8. Das hätten wir dir auch vorher sagen können. Eine Emigration nach Russland war geplant. Die Bewilligung durch die dortigen Behörden dauerte jedoch zu lange. Letzten Endes half mir mein ehemaliger Kollege Hermann Weil, eine Stelle in den USA zu finden. Ich zog nach Pennsylvania. Zum Glück noch rechtzeitig. Von meiner jüdischen Abstammung habe ich euch ja bereits erzählt. Also Einstein ist es nicht, oder? Einstein ist es nicht, nein, da war es Genf. Genf, Bern, Genf. Ja, eben. Wobei, wo hat er Abi gemacht? Der hat doch in Bayern Abi gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht. Puh. Okay, also die zwei Physiker, die ich kenne, habe ich jetzt verbraten. Thomas Heisenberg und Einstein. Wahrscheinlich waren es Chemiker und ich weiß es nur nicht. Nummer 9. Hast du 20 Tipps für uns? Ich habe 11, wobei Nummer 11 ist der Name. Ja, aber ob wir dann drauf kommen, das ist die Frage. Möglich, vielleicht auch nicht. Mhm. Nummer 9. Ein Tumor machte eine Unterleibsoperation nötig, an deren Folgen ich am 14. April 1935 starb. Begraben liege ich unter dem Kreuzgang der M. Carey Thomas Library auf dem Campus des, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Bryn Mawr College. Ja, wenn du den Hinweis gleich am Anfang gesagt hättest, dann wäre ich gleich nicht drauf gekommen. Ja. Es bitte sag, dass der nicht so bekannt ist. Wahrscheinlich werden wir jetzt beide gleich irgendwie aufschreien. Ja, natürlich der, also den kenne ich doch. Ich hoffe natürlich, dass es am Ende zumindest interessant ist, auch wenn ihr es nicht wisst. Ja, dann haben wir was gelernt, ja. Sind wir schon bei 11? Also ich habe immer noch keine Ahnung. Jetzt kommt die 10. Jetzt kommt die 10. Ach, okay. Jetzt kommt der Asteroid. Meine Beiträge zu Algebra, Physik und moderner Topologie brachten mir einige Ehrungen. Nach mir benannt wurde ein Förderprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ein Campus der Universität Siegen, diverse Schulen und Hörsaalgebäude, ein Asteroid, ein Krater auf der Rückseite des Mondes. Auf meinem Geburtshaus in Erlangen befindet sich eine Gedenktafel. 2015 bekam ich ein Doodle von Google gewidmet. In Göttingen, dem Hauptort meines Wirkens in Deutschland, gibt es lediglich eine Tafel im Stadtbad. Also nachdem da jetzt nicht so wenig nach ihm benannt ist, könnte uns der Name mal untergekommen sein, oder? Eventuell. Also ich glaube, ich bleibe bei meinem Hugo. Hugo Notte. Hugo Notte. Ja. Mein Name ist Amalie Emmy Noether. Noch nie gehört. Bekannt meist nur als Emmy Noether. Zweite promovierte Mathematikerin Deutschlands. Die erste Professorin überhaupt in Deutschland. Allerdings nicht verbeamtet. Wegweiserin der modernen Mathematik. Das erklärt's. Mathe ist tatsächlich... Ich bin irgendwann in die Geisteswissenschaften. Ich bin halt auf die Frau gekommen, weil wenn man von Frauen in der frühen Wissenschaft redet, dann kommt man oft auf Ada Lovelace. Mhm. Aber zumindest im deutschsprachigen Raum ist halt Emmy Noether schon eine echt große Nummer. Mhm. Hat Jasmin in ihrem Hörstory-Podcast dazu was gemacht? Das weiß ich nicht, den habe ich noch nicht gehört, den Podcast tatsächlich. Mhm. Okay. Wenn nicht, dann wäre das jetzt quasi die Aufforderung. Ja, unbedingt. Ganz kurz noch ein paar Fußnoten. Die Geschichte mit der eine Fakultät ist doch keine Badeanstalt, kommt daher, dass der Kollege, der das gesagt hat, war der Herr Hilbert. Den kennt man, wenn man die Einsteinsche Relativitätstheorie in die Theorie bringt, dann landet man bei Hilbert-Räumen. Die hat der Typ erfunden. Und da ging es eben darum, ob die gute Frau habilitieren darf oder nicht. Und er hat gesagt, eine Fakultät ist keine Badeanstalt, weil er wollte, dass sie habilitieren darf. Das Ganze spielt an darauf, dass es in Göttingen eine Badeanstalt gab, die eigentlich nur Männern vorbehalten war. Aha. Wo aber Emmy Noether und eine weitere Frau geduldet waren. Spannend. Cool. Du hast uns sehr schick auf eine falsche Fährte gelockt. Also ich bin nicht mehr drauf gekommen, dass es eine Frau sein könnte, muss ich zugeben. Ja, genau. Ich habe ja auch die ganze Zeit von R gesprochen. Wir werden uns damit jetzt befassen, Josh und ich. Das wird die neue Gute-Nacht-Geschichte. Ich schicke euch noch ganz kurz ein Bild über den Chat. Das ist diese genannte Tafel in Erlangen. Die wird geziert von einem Kreis, weil sie in der Ringtüre gearbeitet hat. Ich meine, Josh, du bist wahrscheinlich schon mal durch Erlangen gelaufen, oder? Ja, schon öfter. Das Schild könntest du wahrscheinlich schon gesehen haben. Das ist wirklich so die Hauptstraße, diese Fußgängerzone nach hinten. Da hast du einmal so ein kleines blaues Haus mit zwei Stockwerken und einem Dachgeschoss. Mhm. Da ist, glaube ich, unten so ein Ramschladen drin. Okay, ja. Und da hängt dieses Schild. Muss ich das nächste Mal, wenn ich in Erlangen bin, mal auf die Suche gehen. Aber Josh, du nutzt jetzt gerade die Tastatur, man hört das. Das hättest du vor bei Frage 3 ungefähr einsetzen. Ich hatte das so oft, haben meine Hände gezuckt. Da dachte ich, nee, also das ist echt schwer da zu widerstehen, muss ich zugeben. Wenn du quasi das Internet zur Verfügung hast und dann, das ist ja ein Fluch der heutigen Zeit, oder? Wenn du dich unterhältst. Ja. Heutzutage, früher hast du halt nicht gleich prüfen können, ob das, was man gesagt hat, richtig ist oder nicht. Und jetzt zückt jeder sein Handy und googelt gleich. Geht schon ein bisschen Charme verloren, der Unterhaltung. Ja, definitiv. Was mich übrigens wahnsinnig überrascht hat, wie schnell die 10 Fragen rum sind, gefühlt. Es kann sein, dass jetzt in der Aufnahme jetzt irgendwie 37 Minuten vergangen sind. Aber so vom Gefühl her hätte ich gesagt, wir haben jetzt gerade 2 Minuten miteinander gesprochen. Ich glaube, 2 waren es nicht ganz. Ja, sehr wahrscheinlich nicht, aber ich weiß jetzt, wie sich Dominik immer fühlt. Ahnungslos und trotzdem irgendwie gut. Wobei die anderen beiden einfach mehr Sportler aussuchen müssten, dann würde der Dominik deutlich mehr Philipp. Punkten. Achso, so rum. So ich glaube, ein Sport wäre tatsächlich der Philipp vermutlich eher nicht so. Wobei, der weiß alles. Sehr wahrscheinlich. Ja, ich habe mich an der einen oder anderen Stelle extrem über ihn gewundert, was er so alles so hervorgezaubert hat und vor allem wie schnell. Ja. Mhm. Das ist richtig. Ja, cool. So, jetzt haben wir die Erfolge also nicht gelöst und stecken hier weiter fest, offensichtlich. Ja, wir stecken leider fest, ja. Olli, danke, Olli. Bla. Ja, ich glaube, jetzt liegt's an einem von euch. Wer will, wer hat noch nicht? Und hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Tschüss!